So, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast-Versuch, der heute aus der Maison de Heidelberg in Montpellier kommt. Ich freue mich, hier zu Gast sein zu dürfen. Ich möchte jetzt mal die Teilnehmer fragen, was sie dazu bewogen hat, heute hier ins Heidelberg-Haus zu kommen. Ja, also ich bin ins Heidelberghaus gekommen, weil ich heute einen Podcast aufnehmen möchte. Ja, ich bin heute Morgen gekommen aus zwei Gründen. Erstens, weil es mich sehr interessiert und zweitens, weil ich für die Veranstaltung verantwortlich bin.